1. Die sind die Namen der Son Israels, die mit Jacob und ihren jüdischen Familien nach Ägypten gekommen waren. 2. Es waren Reuben, Simeon, Levi und Judah. 3. Des weiteren Issachar, Zebulun und Benjamin. 4. Soi Dan, Naphtali, Gad und Asa. 5. Die Gesamtzahl der Nachkommen Jacobs belief sich auf 70 Personen, wobei Joseph bereits zuvor in Ägypten anzusig war. 6. Daraufhin starben Joseph, all seine Brüder und die gesamte Generation. 7. Die Israeliten vermehrten sich jedoch stark, wurden äußerst fruchtbar und überaus zahlreich, so dass das Land schließlich von ihnen erfüllt war. 8. Infolgedessen bestieg ein neuer König den Thron in Ägypten, der Joseph nicht mehr kannte. 9. Dieser sprach zu seinen Untertanen, seht, das Volk der Israeliten ist zahlreicher und mächtiger geworden als vor 10. Wir müssen daher klagen sie vorgehen, m zu verhindern, dass sie sich übermäßig vermehren und sich im Falle eines Kriegs unseren Feinden anschließen, uns bekämpfen und schließlich aus dem Land abwandern. 11. Daraufhin setzten sie von Vot über die Israeliten ein, sie durch Zwangsarbeit zu unterdrücken, so boten dies dem Pharao die Vorrat Stadt Pitam und Ramses. 12. Doch je starker sie die Israeliten unterdrückten, desto mehr vermehrten und verbreiteten sich dies, was die Ägypter zunehmend beunruhigter. 13. Infolgedessen zwangen die Ägypter die Israeliten zu äußerst harter Sklavenarbeit. 14. Sie machten ihnen das Leben durch schwer Arbeit mit Lehm und Ziegeln sowie durch vielfältige Feldarbeiten bitter, wobei all dies Tätigkeiten unter Zwang ausgeführt werden mussten. 15. Der König von Ägypten befahl jedoch den hebräischen Hebammen, deren Namen Skifra und Pua waren. 16. Wise Sien, wenn er den Hebräinnen bei der Geburt helft, achtet auf das Geschlecht, ist es ein Jung, Totetin, ist es ein Mädchen, last is am Leben, 17. Die Hebammen jedoch fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht, sondern ließen die männlichen Ägyberinnen am Leben. 18. Daraufhin ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum hat er so gehandelt und die Neben am Leben gelassen, 19. Die Hebammen antworteten dem Pharao, die Hebräinnen sind nicht wie die ägyptischen Frauen. Sie sind so kräftig, dass sie bereits entbunden haben, bevor die Hebammen zu ihnen kommt, 20. Gott gewahrt den Hebammen wohlgehen und das Volk der Israeliten wird weiterhin zahlreich und sehr stark. 21. Die Hebammen Gott fürchteten, schenkte ihnen ihren Familien und Nachkommen. 22. Daraufhin befahl der Pharao allen seinen Untertanen, werft all männlichen Ägyberinnen der Hebräer in den Nil. Doch last al Mädchen am Leben.